Das Campus Radio. Campus Radio Kiel. Ihr hört das Campus Radio Kiel und heute wieder mit Möwentalk und mir, Jonas, hallo. Wir sind wieder da, wie jeden Montag. Und Möwentalk ist die Sendung, in der ich mit meinen Redaktionsmitgliedern über Themen rede, die sie besonders interessieren. Dabei könnt ihr also die Stimmen hinter dem Campus Radio besser kennenlernen und nebenbei noch mehr über ein Thema erfahren, über das ihr vielleicht noch gar nicht so wirklich nachgedacht habt. Und heute wird das auch wieder der Fall sein, denn bei mir, sorry, ich musste jetzt schon lachen, bei mir ist meine liebe Freundin und Kollegin Hanna. Hallo. Hallo. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung. Du bist unsere Promi-Expertin im Campus Radio Kiel. Du machst viele Book-Reviews für uns und du moderierst die Morning-Shows. Daher könnte man dich kennen. Richtig. Und du hast heute ein Thema mitgebracht, nämlich dein Geburtstag. Tada! Tada! Jetzt denken alle so, hä, warum redet sie über ihren Geburtstag? Und da tatsächlich muss ich dir jetzt eigentlich gratulieren. Ich meine, wir nehmen am Donnerstag auf, aber wenn wir ausstrahlen, dann hast du tatsächlich Geburtstag. Also herzlichen Glückwunsch, ja, Hanna. Ja, danke schön. Oh, ich freue mich so. Oh, das ist, vielen Dank. Warum und wieso wir über Hannas Geburtstag reden und was daran so besonders ist, hört ihr gleich. Jetzt aber erstmal noch schöne Musik. Campus Radio Kiel. Heute mit Jonas und Hanna und ihr hattet jetzt 6 Minuten Zeit, euch zu überlegen, warum man denn über einen Geburtstag redet. Und ich werde es euch beantworten, denn Hannas Geburtstag ist nicht nur ein normaler Geburtstag, er ist ein ganz besonderer Geburtstag, denn es ist Hannas Geburtstag. Nein, Hanna feiert in diesem Jahr eine Geburtstagswoche. Und Hanna, warum feiert man denn eine Geburtstagswoche? Ja, also ich finde das persönlich eigentlich total logisch. Bis jetzt ist noch niemand eigentlich hinter meine Logik gekommen, aber ist mir egal. Deswegen, ich kläre das jetzt einfach nochmal, vielleicht verstehen das die Leute dann ja. Also ich habe dieses Jahr ja an einem Montag Geburtstag, wie wir ja jetzt schon festgestellt haben. Und an einem Montag zu feiern ist ja eher ungünstig, wenn man jetzt nicht gerade Student oder Studentin ist. Und da in meinem Freundeskreis auch Menschen sind, die eine Ausbildung machen, sind die dann natürlich ein bisschen gebunden, müssen Dienstag früh aus dem Bett und können Montag nicht so spät ins Bett gehen, das wollte ich sagen. Dementsprechend Montag feiern ist blöd. Das heißt, ich müsste meinen Geburtstag dann verschieben aufs Wochenende, was ich ja auch quasi gemacht habe. Aber das würde mir dann irgendwie, habe ich gesagt, das reicht mir nicht, wenn ich meinen Geburtstag nur einmal dann am Wochenende feiere. Außerdem habe ich sehr viele Freunde. Okay, das klingt jetzt auch absolut Und dann habe ich gesagt, nee, einmal am Wochenende reicht mir nicht, deswegen muss ich auf jeden Fall auch an meinem Geburtstag feiern, mit den Leuten, die können, also sind das dann schon zweimal. Und dann dachte ich so, na, wenn wir eh schon dabei sind, dann können wir auch das noch über die ganze Woche ziehen und noch zweimal mehr feiern und dann am Ende halt viermal feiern. Also finde ich eigentlich total logisch. Ja, also ich kann es so ein bisschen verstehen, denn also klar, man verlegt es dann aufs Wochenende, weil es dann vielen Gästen einfach besser passt und klar möchte man an seinem richtigen Geburtstag auch nicht nur in der Stube hocken und so Däumchen drehen und sagen, ja, heute hätte ich Geburtstag, ne? Aber dass man dann dazwischen auch noch die Rest der Woche verbucht. Kennst du denn überhaupt irgendjemanden, der auch eine Geburtstagswoche feiert? Denn ich kenne nämlich keinen, der bisher eine Geburtstagswoche gefeiert hat. Tatsächlich kenne ich jemanden. Es ist sogar eine prominente Person. Also das ist nicht irgendwer, sondern es ist die gute Ariana Barbory. Shoutout geht raus. Also falls ihr die nicht kennt, googelt sie mal oder guckt auf Instagram. Das ist eine sehr erfolgreiche Podcasterin und TV-Moderatorin und die feiert auch ihre Geburtstagswoche. Also es gibt durchaus Leute, die das anscheinend auch machen. Aber findest du es nicht ein bisschen egoistisch, eine ganze Woche im Advent für dich zu beanspruchen? Naja, aber ich beanspruche ja nicht jeden Tag für mich und ich beanspruche ja auch nicht den ganzen Tag für mich. Also ich denke mir so, man kann ja wohl mal abends für, weiß ich nicht, 3-4 Stunden sich mit mir beschäftigen, wenn man an den restlichen 21 Stunden sich mit was anderem beschäftigt. So, also es ist ja jetzt nicht der ganze Tag und die ganze Woche. Und außerdem generell finde ich die Frage auch schon ein bisschen problematisch und schon ein bisschen so ein kleiner Angriff, weil... Ein bisschen provokant. Ja, als wäre das jetzt schlimm, sich mit mir zu beschäftigen und als würde man sich nicht gerne mit mir beschäftigen. Also ich finde... Da wäre jetzt nochmal eine Gegenüberstellung von deinen Freunden ganz sinnvoll, glaube ich. Aber leider habe ich die jetzt hier nicht hier. Kommen wir mal weg von diesem Thema. Wie hat sich das denn eigentlich entwickelt, so mit deinem ja, ich würde mal ein bisschen auch nochmal provokant sagen, Geburtstagswahn. Also seit wann gibt es das, dass du so fixiert bist auf deinen Geburtstag? Weil ich kenne auch durchaus Leute aus familiären Gründen, die das gar nicht kennen, wirklich auch einen Geburtstag zu feiern. Und zwischen Leuten, die keinen Geburtstag feiern und zwischen dir ist ja nun mal doch ein großer Unterschied. Wie kam es dazu? Das ist richtig. Also tatsächlich war ich schon immer so. Also meine Eltern sagen auch, ich war schon von klein auf begeistert von meinem Geburtstag. Das war schon immer, ich war schon Tage bzw. Wochen vorher aufgeregt, habe mich gefreut, habe Pläne geschmiedet, habe ständig darüber geredet. Da gab es nicht irgendeinen Auslöser oder so, sondern das war tatsächlich schon quasi von Geburt an so. Habe mich immer mega auf Feiern gefreut und ich konnte auch schon von klein auf nicht verstehen, wenn andere ihren Geburtstag nicht so toll fanden oder so groß gefeiert haben. Mhm. Hast du in der Schule deinen Geburtstag gefeiert oder in der Schulzeit dann auch? Ja, also ich habe natürlich in der Grundschule, so wie man kennt, naja, Kindergeburtstag und so. Ja. Und je älter ich wurde, war dann natürlich auch so, wurde es dann eher aufs Wochenende verlegt und dann war dann da irgendwas. Du bist ja jetzt auch Einzelkind. Ja. Wie wäre es denn für dich, jetzt so rein hypothetisch, wenn du jetzt einen Zwilling gehabt hättest? Ja. Wie würdest du, also nur wenn du es jetzt mal so überlegst, wie würdest du das aufnehmen? Wäre dann der Hype immer noch so groß? Oder wie würdest du dich da fühlen, wenn du deinen Geburtstag teilen müsstest? Ja, das ist eine schwierige Frage, weil, also ich glaube, ich würde schon immer noch gleich fühlen. Also ich würde mich immer noch richtig krass auf meinen Geburtstag freuen und ich würde das immer noch als wichtig ansehen. Aber ich glaube, ich hätte schon so ein bisschen ein Problem damit, wenn mein Zwilling und ich dann zum Beispiel immer zusammen feiern müssten. Also ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob wir dann auch den gleichen Freundeskreis oder so hätten, aber was so eine Feier angeht, würde ich schon gerne für mich haben und ich möchte da feiern und ich möchte nicht jedes Mal mit einer anderen Person feiern und vielleicht noch einen Kompromiss finden, weil mein Zwilling irgendwie keinen Bock darauf hat, worauf ich Bock habe. Deswegen, also der Hype wäre, glaube ich, gleich, aber die Organisation wäre ein bisschen schwieriger. Nun hast du ja im Dezember Geburtstag und das ist ja wirklich kurz vor Weihnachten und Jahreswechsel. Worauf freut man sich denn dann den Rest des Jahres noch? Tatsächlich freue ich mich einfach das ganze Jahr über auf meinen Geburtstag. Also es ist, also ich freue mich von Januar bis Dezember auf meinen Geburtstag bzw. Weihnachten. Es ist halt eine sehr, sehr lange Vorfreudenzeit. Also es ist die Vorfreude steigert sich das ganze Jahr über. Und wenn jemand sagt, Vorfreude ist die schönste Freude, ja, verstehe ich. Und bei mir ist es deswegen unermessliche Freude, weil es steigert sich einfach das ganze Jahr über. Es spielt also gar keine Rolle, wann man Geburtstag hat. Man freut sich genauso doll drauf. Also wenn man Hanna Wietzke heißt, ja. Gut. Welche Rituale hast du denn an deinem Geburtstag? Gibt es da so bestimmte Dinge, die einfach jedes Jahr gemacht werden? Ja, allerdings hat sich das ein bisschen verändert über die Zeit. Also als ich noch früher zu Hause gewohnt habe, war das immer so, und ich auch zur Schule gegangen bin, war es so, meine Eltern haben mir meinen Geburtstagstisch vorbereitet, nachts oder abends, als ich schon im Bett war. Und dann bin ich morgens eben ein bisschen früher aufgestanden und dann bin ich zum Geburtstagstisch hingegangen, habe meine Geschenke ausgepackt, meine Eltern saßen da, haben mir dabei zugeguckt und haben mir natürlich gratuliert und so. Naja, und dann bin ich zur Schule, dann bin ich nach Hause und dann haben wir meistens dann zusammen Kaffee getrunken. Meistens habe ich dann noch eine Freundin oder so, meine beste Freundin eingeladen und dann sind wir abends zusammen essen gegangen und dann halt irgendwann nochmal eine Feier. Und jetzt aber, seitdem ich ausgezogen bin, ist es meistens so, dass ich mich mit meiner Mama zum Frühstück treffe, also dann gehen wir brunchen, so ganz schön. Und dann ist es tatsächlich, gucke ich einfach von Jahr zu Jahr, wie es mir so passt, was wir so machen. Mhm. Sehr interessant. Wir steigen gleich noch weiter in das Thema rein. Aber du kannst uns erstmal sagen, du hast ja auch die Musik für heute ausgesucht. Ja. Was hören wir denn als nächstes? Als nächstes hören wir Be a Ho, Break a Ho von Shireen David und Kitty Cat. Und das ist ein sehr guter Song. Also bleibt dran. Ihr hört das Campus Radio Kiel auf 101.2 Kiel FM. Und hier ist Möwentalk, die Talksendung von mir, Jonas. Hallo. Und heute ist Hanna bei uns. Und wir reden über Geburtstage. Hallo, beziehungsweise über meinen Geburtstag. Beziehungsweise über ja, du weißt ja nicht, wie die Sendung noch weitergeht. Oh oh. Vielleicht schweife ich auch schnell vom Thema ab. Nein, natürlich nicht. Meine Frage, Geburtstag hat ja auch immer was mit Geschenken zu tun. Richtig. Was wünschst du dir denn zum Geburtstag dieses Jahr? Dieses Jahr habe ich tatsächlich so einen, in Anführungsstrichen, finde ich, Erwachsenenwunsch. Also es ist so eine Erwachsenensache, ein neues Portemonnaie. Also es ist halt so. Aber braucht man auch? Also es ist halt mal was Nützliches tatsächlich. Nee, aber natürlich stehen auch wieder, weiß ich nicht, 4 oder 5 Bücher auf meiner Liste. Also ich lese ja auch sehr viel. Mhm. Ich höre daraus, das wünschst du dir auch öfter. Ja, ja, also ich wünsche mir jedes Jahr Bücher tatsächlich. Mhm. Also ich glaube, das letzte Jahr, wo keine Bücher drauf standen, ist schon, weiß ich nicht, 10, 12 Jahre her. Geht mir aber genauso. Ich wünsche mir eigentlich auch immer Bücher. Und was liest du dann da? Also entweder so Sparte Psychothriller, Sebastian Fitzek-mäßig, oder eher so in die Young Adult Roman-Richtung. Also, falls Leute denen das sagt, so Anna, Huang oder Mona Kasten. Die Leute, die damit was anfangen können, wissen Bescheid. Aber ich bin auch so ein Gutschein-Girl. Also man kann mir tatsächlich auch mit Gutscheinen eine Freude machen. Es gibt ja Leute, die finden das voll blöd, aber ich bin da tatsächlich ein Fan von. Also jetzt auch nicht von jedem Gutschein. Also ich kann jetzt nicht so viel mit einem Gutschein von einem Baumarkt anfangen. Mhm. Aber so ein Hugendubel-Gutschein oder von, keine Ahnung, H&M oder Rossmann kann ich sehr viel mit anfangen. Okay, gut, das habe ich mir dann jetzt mal notiert. Ist nicht so, als würde ich noch ein Geschenk brauchen dieses Jahr. Was war denn das beste Geschenk, was du bisher bekommen hast in deinem langen, langen, oh Gott, ja, in deinem doch jungen Leben eigentlich? Oh Gott, das kann ich jetzt so gar nicht beantworten. Also das Thema Geschenke ist bei mir auch ein bisschen besonders. Also bei mir gibt es ja immer ein Hauptgeschenk und Nebengeschenke von meinen Eltern. Halt, stopp. Was ist ein Haupt- und ein Nebengeschenk, Hanna? Naja, also ein Hauptgeschenk ist halt so ein großes Geschenk. Also sowas wie, keine Ahnung, ein neues Handy oder ein Fahrrad oder sowas. Und das ist dann halt so für Geburtstag und Weihnachten zusammen meistens. Ah, okay. Weil das ja so nah zusammen liegt bei mir. Und dann gibt's halt noch so Nebengeschenke, das sind dann so, weiß ich nicht, Socken oder irgendwelche, ja halt Bücher oder sowas, was halt so ein bisschen kleiner ist. Dementsprechend kann ich das jetzt gar nicht so beantworten, was das beste Geschenk war, weil ich habe schon so viele tolle Geschenke bekommen. Puh. Nee, also das könnte ich jetzt tatsächlich nicht beantworten. Okay, ich habe es gerade schon gehört, die Geschenke ich wollte eigentlich fragen, fallen die Geschenke kleiner aus, wenn man jetzt auch so Weihnachten in der Nähe hat, sagen dann so, sagt deine Familie, naja, dann kriegt sie halt, ne? So, oder ist es genauso wie, wenn ich halt jetzt, ich habe ja im Frühling Geburtstag, würde ich dann wahrscheinlich genauso viel kriegen wie du? Wahrscheinlich kriege ich weniger, wenn du Haupt- und Nebengeschenke kriegst, aber... Also tatsächlich, also so Familie im Sinne von Tante, Onkel, Oma, genau. Opa, die schenken schon meistens eher so für Geburtstag und Weihnachten zusammen. Mhm. Also die schenken einem dann einmal, weiß ich nicht, Geld oder sowas, weil wir uns meistens in der Zeit auch nur einmal sehen. Aber ja, ansonsten würde ich halt sagen, naja, wie gesagt, gibt es ein Hauptgeschenk, was halt für beides zusammen ist. Und dann gibt es sowohl an Weihnachten als auch zum Geburtstag dann halt noch so in Anführungsstrichen Nebengeschenke. Also ich finde auch die Bezeichnung Nebengeschenk ein bisschen problematisch, to be honest, weil das auch ja schon viele Geschenke sind und das ja auch Geld kostet. Aber ja. Aber es hat sich so eingebürgert. Hat sich so eingebürgert. Ich also, weiß nicht, wer diesen Begriff geprägt hat, aber... Falls ihr da draußen keine Haupt- und Nebengeschenke bekommt... Beschwert euch bei euren Eltern, es geht. Schenkst du dir auch selber mal was? Ja, aber das koppel ich nicht so an meinen Geburtstag. Also da bin ich auch manchmal im Sommer so, oh, das habe ich mir jetzt verdient, das gönne ich mir jetzt mal. Also da bin ich nicht so an meinen Geburtstag gebunden. Sehr gut, sehr gut. Beschenkst du auch gerne mal andere Leute? Ich liebe es, andere zu beschenken. Also wenn andere Leute Geburtstag haben oder zu Weihnachten und man beschließt zu Weihnachten, ja, wir schenken uns was, liebe ich es, andere zu beschenken und mir darüber Gedanken zu machen und auch vielleicht ein paar crazy Geschenke zu bestellen. Ich habe gerade heute Weihnachtsgeschenke bestellt und da sind so lustige Dinge dabei und ich freue mich so sehr, die endlich dann zu verschenken. Also ich liebe es, anderen Geschenke zu machen. Und da bist du dann auch sehr kreativ bei oder? Ja, also mal so, würde ich sagen. Und je näher die Personen mir stehen, desto kreativer bin ich, würde ich sagen. Aber ich habe schon so meine Momente, wo auch dann die Beschenkten niemals darauf kommen würden, was ich ihnen schenke. Und sich dann so fragen, okay, crazy. Aber ja, deswegen, das ist so ein Geschenk, war auch das, was ich heute bestellt habe. Deswegen, ich freue mich sehr, wenn das ankommt. Ja, du hast es gerade schon gesagt, Weihnachtsgeschenke. Weihnachten liegt ja nun mal auch quasi vor uns. Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke dieses Jahr? Nein. Also die Geschenke, die ich heute bestellt habe, das sind die ersten, die ich bestellt habe. Das sind zwei für eine Person. Aber ich habe zumindest schon mal noch, also ich weiß schon, was ich anderen Personen schenke. Das muss ich halt noch besorgen. Aber ich weiß auch noch nicht für alle. Also ich bin dieses Jahr noch ein bisschen ratlos. Was geht deiner Meinung nach eigentlich immer gut als Geschenk? Egal ob Geburtstag oder Weihnachten, was kann man nicht nur dir, sondern allgemein, was funktioniert gut bei Freunden, Familie? Also ich persönlich bin tatsächlich ein großer Fan davon, Bücher zu verschenken, wenn es denn ein gutes Buch ist. Deswegen, da stelle ich mich dann auch mal eine Stunde im Buchladen und lese mir die ganzen Klappentexte durch, beziehungsweise lass mich inspirieren. Wenn die Person natürlich überhaupt gar nichts mit Büchern anfangen kann, also es gibt ja Menschen, die wirklich absolut nichts damit anfangen können, dann finde ich, wird es ein bisschen schwierig, weil dann muss man halt so schon auf die persönliche Ebene gehen. Und dann bin ich halt so ein Fan, ich mache mir das Jahr über so Notizen, was mal so in irgendwelchen Gesprächen mal so gedroppt wurde, in so einem Nebensatz. Und dann versuche ich das dann zu besorgen, aber sonst. Also auf jeden Fall eine sehr geschenkebegeisterte Person habe ich jetzt hier im Studio. Mal sehen, was bei uns unterm Weihnachtsbaum oder auf dem Geschenketisch liegt. Es bleibt spannend. Kelly Clarkson mit Christmas Eve hier im Campus Radio Kiel. Ihr hört Möwentalk mit Jonas und Hanna. Hallo, wir reden über Hannas Geburtstag immer noch. Hey! Hanna, wie sieht denn eine perfekte Geburtstagsparty für dich aus? Oh, also auf jeden Fall mit viel, viel guter Musik. Auf jeden Fall. Deswegen habe ich mir auch sehr viel Mühe gegeben bei der Musikauswahl heute. Aber was wäre dann noch so für gute Musik für dich für einen Geburtstag? Mehr so dancige Sachen? Ja, ja. Oder also mehr auf so jeden ruhige Sachen? Nee, also auf jeden Fall dancige Sachen, weil ich finde nichts schlimmer, als wenn man eine Geburtstagsparty hat und dann alle Gäste nur am Rand sitzen, Löcher in die Luft starren und ihre Strohhalme im Glas umdrehen. Der muss schon gedanced werden auf dem Dancefloor und das geht halt nicht, wenn dann ein Depri-Song nach dem nächsten läuft. Deswegen, es muss krachen. Es muss gedanced werden. Dann auf jeden Fall auch gute Drinks. Also sowohl alkoholische als auch nicht alkoholische Drinks. Ist egal, aber halt gute Drinks. Dann natürlich, wie gesagt, die richtigen Leute, weil wenn du da so Party-Muffel einlädst, die du eigentlich gar nicht so magst, ist dann auch irgendwie ungünstig. Und auf jeden Fall auch irgendwie geile Snacks. Also, weil nur Getränk ist blöd. Also da muss schon ein bisschen was auch zum Snacken dabei sein. Was stellst du dir da so vor? Was darf auf jeden Fall nicht auf einer Geburtstagsparty fehlen? Naja, also auf jeden Fall tatsächlich die obligatoren Chips, finde ich, weil es gibt nichts Geileres, als wenn du schon einen Tee hast und dann findest du in der Ecke noch so eine Schüssel mit Chips und du denkst, oh geil, und dann sowas Fettiges noch. Das muss auf jeden Fall dabei sein. Deine Lieblingschipsorte? Das ist tatsächlich sehr stimmungsabhängig bei mir. Also entweder bin ich in der Stimmung für sowas ganz Crazyes, in Anführungsstrichen wie Cheese-Onion-Zeugs, oder so klassisch, weiß ich nicht, Paprika. Oder so Tortilla-Cheese-Chips, die sind auch sehr geil. Ah, das sind ja recht normale Sorten. Also ja, also ist jetzt nicht so Special-mäßiges. Ich hätte jetzt irgendwie was anderes so erwartet. So Currywurst, Rot-Weiß oder so von, ich weiß nicht, von welcher Marke die sind, aber die habe ich ja noch nie probiert. Ja, aber hat dieses Jahr alles geklappt mit deinen Freunden? Weil du meintest so, wenn du Partymuffel hast, dann wird das nicht so. Also bis jetzt ja. Also dieses Jahr habe ich auch nicht wirklich Partymuffel eingeladen, glaube ich. Stellt sich natürlich alle, die ausgeladen sind, jetzt so, oh, ich bin ein Partymuffel. Genau, alle, die nicht eingeladen wurden, jetzt wisst ihr warum. Nein, aber ich glaube, mittlerweile hat man ja auch ungefähr so eine Idee mit 23 dann, wer so Bock hat und wer so nicht Bock hat. Beziehungsweise verstehen meine Freunde ja mittlerweile auch, dass mir das wichtig ist, dass man halt ein bisschen nicht nur am Rand rumsitzt, sondern halt auch ein bisschen Stimmung mitbringt. Deswegen, vielleicht verstellen sich auch einfach alle an meinem Geburtstag. Das kann natürlich auch sein, aber Was hast du denn Tolles für deine Geburtstagswoche geplant? Worauf darf man sich freuen? Man darf sich freuen auf Cocktails. Auf jeden Fall Happy Hour. Dann darf man sich auf den Weihnachtsmarktbesuch freuen. Weil ich war tatsächlich dieses Jahr noch nicht auf dem Weihnachtsmarkt, deswegen dachte ich so, perfekter Zeitpunkt. Same here. Dann darf man sich auf die Tequila Bar freuen, auf die Bergstraße. Für alle, die auch noch nie in der Tequila Bar waren, die perfekte Gelegenheit, das endlich mal nachzuholen. Und man darf sich dieses Jahr richtig geil auf Lasertag freuen. Das erste Mal für mich und ich glaube auch für ein paar von meinen Gästen. Und wir sind schon alle sehr hyped und freuen uns und schmieden schon Pläne und sprechen Taktiken ab. Deswegen, das die wird Gruppen sehr nice. Gruppen sind gebildet. Ja, es findet schon so eine Gruppenbildung statt, wer gegen wen. Deswegen, ich freue mich sehr auf jeden Fall. Und was passiert, wenn dann eine Gruppe gewinnt? Ja, dann, und wenn es vor allem nicht meine Gruppe ist. Nein, aber das Ding ist, ich weiß tatsächlich noch nicht mal, ob es wirklich Gruppen sind. Vielleicht ist es auch jeder gegen jeden. Mhm. Deswegen muss ich mir noch mal überlegen, ob die Gruppe was kriegt, wenn die gewinnt, aber mal schauen. Wäre aber ein guter Ansporn. Magst du Überraschungspartys? Ich liebe Überraschungspartys. Ich hatte noch nie eine Überraschungsparty. Also gut, dass du das ansprichst, weil dann kann ich das jetzt noch mal kurz einen Aufruf starten. Also alle, die das jetzt hier hören und irgendwie mich mögen, können in den nächsten Jahren ruhig noch mal für mich eine Überraschungsparty planen und stattfinden lassen. Ich würde es lieben. Ich würde euch für immer und ewig dankbar sein. Ich würde komplett ausflippen. Deswegen schmeißt mir bitte in den nächsten Jahren noch mal eine Überraschungsparty. Vielen Dank. Nochmal? Du hattest gerade gesagt, du hattest noch nie eine? Also in den nächsten Jahren dann irgendwann. Ah, okay. Schmeißt mir eine Überraschungsparty. Also ich hatte noch nie eine, deswegen macht's bitte endlich. Und warst du selber schon auf Überraschungspartys? Auch nein. Auch aber nein. Ich habe halt, man ist halt dieses, was man aus Film und Fernsehen so kennt. Beziehungsweise ich stelle es halt mir einfach richtig geil vor, wenn man so nichts ahnt und dann irgendwo so reinkommt und eigentlich nichts geplant ist und boom, alle deine Freunde sind da und hoey und Konfetti und naja, oder kein Konfetti, je nachdem, aber Ballons und keine Ahnung was, deswegen, diese Vorstellung einfach, nee. Also da können sich deine Freunde ja nochmal richtig anstrengen. Ja, Ist es bei dir auch so, dass Familiengeburtstage, also das Feiern mit der Familie und mit den Freunden getrennt wird? Ja, aber das hat bei mir auch mehrere Gründe. Also meine Familie wohnt ja nicht in Kiel, sondern ein bisschen von hier entfernt. Das heißt, wir hatten dann meistens, also früher so dann am Wochenende Kaffee trinken tatsächlich mit der Familie. Also die wurden dann, also die, die noch am nächsten dran wohnen, wurden dann zum Kaffee trinken eingeladen. Und dann halt die Party mit den Freunden. Das heißt, es wurde eigentlich schon immer dann mindestens zweimal so gefeiert. Aber die andere Familie wurde dann tatsächlich meistens nicht wirklich eingeladen, weil die, also die wohnen halt in Sachsen. Deswegen ist es dann ein bisschen ungünstig, für ein Wochenende mal eben so hochzufahren. Aber für dich hätten sie es ja mal machen können. Also eigentlich schon, aber na gut. Was ist denn die perfekte Geburtstagsparty-Deko? Also auf jeden Fall Girlanden. Ich bin großer Luftschlangen-Fan tatsächlich. Früher war ich auch großer Konfetti-Fan, aber leider gibt es jetzt mittlerweile Konfetti-Verbot. Deswegen, generelles oder bei dir zu Hause? Also sowohl bei meiner Mutter zu Hause als auch bei in meiner WG gibt es Konfetti-Verbot. Das heißt, das wird jetzt auch nichts. Das ist natürlich schade. Richtig sad. Naja, aber auf jeden Fall, wie gesagt, also Luftschlangen. Dann bin ich auch eigentlich großer Fan von Ballons, so. Aber ansonsten glaube ich, dass man gar nicht so viel Deko braucht, weil es stört am Ende nur beim Tanzen und so. Deswegen braucht man braucht halt ja viel Platz. Deswegen ist zu viel Deko dann auch nicht gut. Und hast du auch einen Geburtstagskuchen oder hast du irgendwie, ja, also ich kenne das aus meiner Familie, dass auf jeden Fall der Geburtstagskuchen so das zentrale Ding ist. Gibt es bei euch sowas auch oder bist du dann eher so, du meintest vorhin ja schon für die Party auf jeden Fall Snacks und so. Wie ist dein Verhältnis zu Geburtstagskuchen? Nee, also auf jeden Fall Geburtstagskuchen, aber den gibt es dann meistens tatsächlich also direkt an meinem Geburtstag. Also meine Mutter fragt mich jedes Jahr, Hanna, was hättest du gerne für einen Geburtstagskuchen? Und dann backt sie mir tatsächlich einen Geburtstagskuchen, den es dann halt an meinem Geburtstag zum Kaffeetrinken gibt. Also weiß ich nicht, dann halt einen Schokokuchen oder eine Philadelphia-Torte oder einen Schokokusskuchen hatten wir auch ganz häufig oder so etwas. Also der Kuchen ist schon wichtig. Also was für Verschiedenes, aber eine Torte darf auf jeden Fall auch mal dabei sein. Ja, also ne, warum nicht? Nun sprichst du ja immer sehr euphorisch von deinem Geburtstag. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, aber ich muss das fragen. Hattest du auch mal einen schlechten Geburtstag, der nicht so lief, wie du ja, es gewollt hättest? Also ich würde nicht sagen, dass ich einen schlechten Geburtstag hatte. Das nicht, aber es hat auf jeden Fall schon Geburtstage, wo die Zeit vor dem Geburtstag richtig scheiße war. Also weil ich normalerweise ja, wie gesagt, schon 80 Tage vorher anfange mit meinem Countdown und Vorfreude und alles planen und was auch immer. Und vor allem jetzt auch die letzten 2 Jahre mit Corona war diese Zeit vorher für mich also absoluter Horror, weil ich gar keine Planungssicherheit hatte. Ich wusste nicht, was kann ich eigentlich machen an meinem Geburtstag, worauf haben die Leute Bock, beziehungsweise wo fühlen sie sich sicher, was wollen sie überhaupt machen, welche Regeln gelten überhaupt zum Zeitpunkt meines Geburtstags, weil die wurden ja vor 2 Jahren alle 2 Tage so geändert. Deswegen, also das war auf jeden Fall schon hart für mich. Da hatte ich auch ordentlich mit dran zu knabbern. Das war nicht schön. Und hattest du auch mal ein Geschenk bekommen, was dir nicht so gefallen hat? Also von meinen Eltern tatsächlich nicht. Die haben immer den richtigen Ton quasi getroffen. Aber ich hatte schon von meiner Familie so Geschenke, wo ich dann so dachte, okay, was soll ich jetzt damit anfangen? Also meine Oma ist so eine, die verschenkt gerne so Schnickschnack. Und ja. Dann ist es natürlich super nett gemeint und ich freue mich natürlich auch, aber gleichzeitig denke ich mir so, ja, danke Oma, aber was soll ich damit jetzt anfangen? Also wo soll ich das hinstellen? Weil so richtig passt es jetzt nicht in meine Wohnung oder in mein Zimmer, aber der Gedanke zählt. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir einen super großen Einblick in deine Geburtstagswelt bekommen. Wir sind auch schon fast durch, aber bevor wir hier abschließen, hören wir natürlich nochmal Musik. Und Hanna, was hören wir jetzt? Wir hören jetzt den richtig guten Song Awards von dem neuen Album von Jamul und Forty. Viel Spaß. Ach, wie schön. Weihnachten im Campus Radio Kiel. Heute ist Hanna noch bei mir, gleich nicht mehr, gleich ist nämlich unsere Sendung schon wieder vorbei. Oh nein. Ja, aber bevor Weihnachten kommt, feiern wir ja noch deinen Geburtstag. Richtig. Und dafür wünsche ich dir schon mal alles Gute und hoffentlich für uns beide eine super Zeit in deiner Geburtstagswoche. Für uns beide? Ja, ich bin, glaube ich, eingeladen. Naja, was auch soll, du kannst ja, hast jetzt noch mal kurz Zeit, einen kleinen Appell an alle unsere Zuhörerinnen, so eine kleine Zusammenfassung der Sendung, warum sollten wir alle mehr unseren Geburtstag feiern? Also, feiert euren Geburtstag, freut euch auf euren Geburtstag, weil es ist, gibt diesen einen Tag im Jahr, wo es mal nur um euch geht, wo ihr im Mittelpunkt steht, wo all eure Freunde für euch quasi da sind. Und wenn man diesen Tag nicht nutzt, ja, dann weiß ich auch nicht, weil ich denke mir so, jeder von uns hat doch irgendwann schon mal das Bedürfnis gehabt, ein bisschen Aufmerksamkeit zu kriegen. Also keiner kann mir erzählen, dass er das Gefühl nicht kennt. Und wenn nicht der Geburtstag, wann denn dann? Deswegen feiert euren Geburtstag, freut euch auf einen Geburtstag, erwähnt häufig, dass ihr Geburtstag habt, damit es auch keiner vergisst, weil die Ausrede gilt dann nicht, oh, das habe ich vergessen, weil wenn du es einfach jeden Tag erwähnst, ne, kann es niemand vergessen. Und es ist einfach ein unglaublich schönes Gefühl, wenn man sich freut und einfach einen Tag verbringt und sich so denkt, oh ja, jetzt geht's um mich. Das ist doch mal eine Ansage, Hanna. Danke dir dafür, ihr habt es also gehört. Nächste Woche kommt Nico zu mir, da bin ich auch schon mal gespannt. Also wir hören uns nächste Woche 14 bis 15 Uhr. Macht's gut und tschüss. Tschüss.